Kundgabe 4474. Empfangen durch Bertha Dudde am 2.11.1948. Werktätige Nächstenliebe. Zusammenschluss mit Gott. Werktätige Nächstenliebe verbindet euch mit mir. Darum solltet ihr sie üben, ansonsten ich nicht in eurer Nähe weilen kann, ansonsten ich euch nicht gegenwärtig bin. Wie aber sieht es in der Welt aus? Wie weit sind die Menschen von mir entfernt, weil sie ohne Liebe dahinleben, weil sie nur ihr eigenes Wohl im Auge haben und der Not der Mitmenschen nicht achten. Sie sind fern von mir. Ihr Menschen wisset nicht, was das bedeutet, wenn ich euch nicht gegenwärtig sein kann. Ihr wisset nicht, wie kraftlos ihr seid, wie wenig ihr tun könnet für eure geistige Entwicklung, die doch das Ziel und der Zweck eures Erdenlebens ist. Ihr seid ohne Licht und ohne Kraft, wenngleich ihr auf Erden machtvoll seid und irdisch Großes schaffet. Habt ihr die Liebe nicht, dann ist all euer Streben auf Erden nichtig, denn der Leibestod macht allem ein Ende. Ihr müsstet alles zurücklassen, was ihr auf Erden euch geschaffen habt, denn nur Werke der Liebe folgen euch nach in die Ewigkeit. Und ich will euch doch gewinnen für die Ewigkeit. Ich will, dass ihr euch in den Strahlen meiner Liebesonne wärmet, dass ihr lebet in Licht und Seligkeit, dass ihr nach mir Verlangen traget und ich euer Verlangen stillen kann, stets und ständig. Ich will euch zu Anwärtern meines Reiches machen und euch besitzen auf ewig. Und alles dieses ist euer Anteil, so wie ihr in der Liebe tätig seid, so wie ihr werktätige Nächstenliebe übet und also mich zu euch zieht, der ich selbst die Liebe bin. Machet eine Probe, bringet den Willen auf, Dienste der Nächstenliebe zu verrichten, im Gedanken an mich, teilet Gaben aus, die ihr selbst von mir empfangen habt und die euch selbst beglücken. Lasset niemals den Nächsten darben, so er euch bittet um Gaben der Liebe. Stellet eure Ich-Liebe zurück und ihr werdet den Erfolg spüren, indem ihr gedanklich euch mit mir befasset, indem ihr nach der Wahrheit suchet und sie auch finden werdet. Denn dann werdet ihr von selbst in der Liebe leben, weil meine Nähe euch dazu treibt. Mit meiner Nähe beglücke ich jeden, der um meines Wortes willen in der nächsten Liebe tätig ist. Haltet dieses Gebot, und so ihr es als einzigstes erfüllet, wird es wahrlich genügen, euch meine Nähe zu sichern. Und seid ihr mir also verbunden, dann seid ihr auch gewonnen für das geistige Reich. Ihr müsstet dieses Gebot erfüllen, wollet ihr selig werden. Ihr müsstet einander helfen, in geistiger wie auch in irdischer Not, auf dass auch ich dann euch helfen kann im selben Maß. Ich kann euch erst dann nahe treten, wenn ihr mir eure Liebe beweiset, indem ihr sie dem Mitmenschen gegenüber äußert. Ihr seid alle meine Geschöpfe, ihr seid meine Kinder und ich euer Vater von Ewigkeit. Und also solltet ihr auch untereinander euch behandeln, dass ihr einander Gutes tut, dass ihr Not lindert und Hilfe leistet, wo sie benötigt wird. Dann werde ich euch ständig gegenwärtig sein und ihr werdet im Bewusstsein meiner Gegenwart schon auf Erden den Frieden finden, den ich euch verheißen habe. Amen.